Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! G7 Hintergrund. Die Gruppen gegen Kapital und Nation im Interview zu Globalisierungs- und Kapitalismuskritik und einem ihrer Bücher. Kapitalismuskritik ist ja ein wichtiges Element von so linken Debatten. Und ich habe mich mit einer Person von Jimmy Boyle und den Gruppen gegen Kapital und Nation getroffen. Die haben nämlich ein Buch geschrieben, Die Misere als System, Kapitalismus. Genau, wir haben ein paar Fragen dazu und die würde ich jetzt einfach mal stellen. Und zwar die erste Frage wäre, erstmal kannst du vielleicht eure Gruppen vielleicht kurz vorstellen? Ja, hallo. Die Gruppen gegen Kapital und Nation, das ist eine Organisation mit Gruppen in Deutschland überwiegend, in Österreich ein paar und eine in London. Und also das sind halt Gruppen, die in Städten existieren. Das ist in Hannover, in Bremen, in Hamburg, in Berlin. Das ist in Nürnberg, dann Graz, Salzburg und London. Und wir sind halt eine linksradikale Organisation. Ach so, vielleicht das noch ganz kurz. Die Städtegruppen haben auch nochmal eigene Namen oder so. Das stiftet ein bisschen Verwirrung. In Berlin heißt die Gruppe halt Jimmy Boyle. Und wir machen seit längerer Zeit, versuchen wir uns eigentlich recht simpel die Gesellschaft zu erklären, nehmen Anlass an Armut, Existenzangst, auch andere Sachen, Homophobie, verschiedenste Gegenstände, nehmen uns die vor, versuchen uns die zu erklären und versuchen die halt in verständliche Form, halt in Veranstaltungen oder Texten oder so weiter, unsere Kritik rüberzubringen. Und Kapitalismuskritik war immer schon ein zentrales Thema. Und da haben wir auch viele Seminare zugemacht und so weiter. Und das war dann mal der Versuch, in einem Buch sozusagen die Kapitalismuskritik zugespitzt und verständlich auf den Punkt zu bringen und da auch auf Vorstellungen einzugehen, die zu verschiedenen Sachen herrschen und die auch zu kritisieren, sowohl bürgerliche, aber auch linke Vorstellungen. Das war so das Projekt. Und vielleicht noch das, man kann Veranstaltungen machen, weil halt in den Städten regelmäßig, in einigen nicht so regelmäßig. Es gibt auch überregionale Sachen, zum Beispiel im Sommer wieder zwei Sommercamps, eins im Norden, eins im Süden. Da gibt es zum Beispiel so Workshops mit über 60 Themen oder so zu sehr verschiedenen Themen, von Bevölkerungspolitik über Asylgeschichten, über Rassismus, Kapitalismuskritik, über Ukraine, den Kampf darum, also diverseste Themen. Und wer sich das mal angucken will, www.gegner.in ist die Webpage. Da kann man Texte, Veranstaltungen finden und dort kann man auch das Buch bestellen, umsonst runterladen und gegen eine kleine Spende auch sich zuschicken lassen. Genau, du hast jetzt schon vom Buch erzählt. Vielleicht kannst du nochmal was erzählen, worum es jetzt genau im Buch geht, weil Kapitalismuskritik ist ja ein sehr weites Feld. Also das haben wir so ein bisschen auch auf dem Klappentext draufgeschrieben. Kapitalismuskritik ist halt in der Linken, machen halt alle oder so. Muss sich auch nochmal klar machen, es gibt auch Kapitalismuskritik von rechts. Auch in den Tageszeitungen ist es manchmal so, dass da steht, Kapitalismus ist nicht gut, soziale Marktwirtschaft, das wäre es doch. Vielleicht da nochmal knapp zusammengefasst in Abgrenzung. Unsere Kritik würden wir so zusammenfassen, dass diese Ökonomie, wie sie organisiert ist, mit Notwendigkeit Existenzangst hervorruft und das natürlich vor allen Dingen für die Leute, die über kein nennenswertes Eigentum verfügen und sich als LohnarbeiterInnen durch die Gegend schlagen müssen oder auch als herumkrepelnde Selbstständige. Meinen auch, das ist eigentlich die zentralste und auch die härteste Kritik, die man einem ökonomischen System vorwerfen kann. Dieses System ist nicht für die Bedürfnisbefriedigung da. Relativ dazu sind wir sozusagen alles so zu verschiedene Sachen durchgegangen. Also es hat auch ideologiekritische Passagen. Also zum Beispiel in der Volkswirtschaftslehre wird ja gern gesagt, nee, das ist zwar ein System in Mängeln, aber das ist das Beste, was man hinkriegen kann. Und eigentlich geht es jedoch um die Bedürfnisbefriedigung. Und Geld ist dafür da, dass die Sachen gut verteilt werden und die Ressourcen gut verteilt werden und organisiert werden. Und an solchen Sachen sind wir halt systematisch durchgegangen, inwiefern genau die Produktion für den Markt, das Arbeiten dafür, dass man Sachen herstellt, um sie zu verkaufen, natürlich dann kapitalistisch organisiert, das für ein Unternehmen, was Profit machen will, wie da Leute, die dafür arbeiten, wie das systematisch dafür sorgt, dass LohnarbeiterInnen oder andere eigentumslose Gestalten halt dabei notwendig unter die Räder kommen. Und zwar nicht einerseits danach, dass Bedürfnisse nicht befriedigt werden oder auch mal die Erinnerung mangelhaft befriedigt werden, also die ganzen Billigprodukte oder so. Aber auch nach der Seite, was muss man dann eigentlich aushalten beim Arbeitsplatz, um überhaupt an Geld ranzukommen? Also was wird den Leuten an Leistungen abgeholt und so weiter. Also die alte, simple und sehr, sehr, sollte man sich einfach nochmal klar machen, man lebt im 21. Jahrhundert, man kann Leute zum Mond schießen, Sachen gehen super einfach herzustellen und so weiter. Was bedeuten könnte, man hat entweder eine sichere Bedürfnisbefriedigung oder es könnte bedeuten, man kann sich mehr Freizeit leisten. In diesem System ist das nicht so augenfällig. Für die meisten Leute bedeutet eine neue Maschine, eine schnellere Maschine, entweder Arbeitslosigkeit. Hat man viel Freizeit, aber hat man kein Geld, um sie zu genießen. Oder aber es bedeutet, dass man halt nach wie vor 40, 50, manchmal 60 Stunden arbeiten muss. So. Und das versuchen wir nochmal systematisch an dem Buch entlang darzustellen. Hat halt ein bisschen so den aufsteigenden Ast von über, was ist Produktion für den Markt überhaupt, was ist eigentlich das Prinzip des Kapitals, also Rentabilität, Profitabilität, über was bedeutet das für die Lohnarbeiter. Haben nochmal ein paar Überlegungen zum Thema Klasse und Klassenkampf reingepackt. Auch noch ein bisschen was zur Ruinierung der Natur. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist noch am Ende, haben wir noch vor allen Dingen nochmal zwei Punkte gemacht. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, wie weit ich gehen soll. Ich mache die beiden Punkte noch und dann gebe ich nochmal zurück. Das eine ist, es gibt viele Leute, die sagen, ja, Profit, scheiße, wissen wir schon, dass das dass man die Kapitalisten nicht so alleine machen lassen darf. Deswegen braucht es den Staat, der das Ganze betreuen soll und zum Guten wenden soll. Und da, nur deswegen haben wir eigentlich, wollten wir ein Buch über Ökonomie schreiben. Wir wollten in dem Buch nicht alles behandeln, was es gibt, so, sondern streng nochmal an der Ökonomie lang. Aber das haben wir vor allen Dingen gemacht, weil eben ganz viele Leute, auch Attac oder irgend so weiter, schon dann sagen, man muss den Kapitalismus bändigen und dafür ist der Staat halt da. Und dagegen wollten wir nochmal richtig klarziehen, es ist der Staat, der diese Sorte Ökonomie mit Gewalt überhaupt einrichtet, betreut und fördert und dass man da eigentlich den falschen Adressaten hat, wenn man meint, mit dem müsste man jetzt das böse Blatt Kapitalismus im Guten wenden. Und ein ganz letztes Kapitel haben wir uns noch gegönnt, relativ zum Thema, wie kommt es eigentlich, dass so viele Leute, die halt unter diesem System leiden, eigentlich für das System einspringen oder zumindest sagen, das ist das Beste, was man unter schlechten Alternativen haben kann und so weiter. Also rund um das Thema, wie geht das eigentlich, dass Leute sich in dem System einrichten, obwohl sie es eigentlich besser lassen sollten. Das ist dann so ein bisschen der Abschluss von dem Ding. Es gibt ja jetzt auch andere Bücher, die Kapitalismuskritik behandeln, auch aus einer linksradikalen Perspektive. Wie unterscheidet sich euer Buch denn von den Büchern oder ist es auch nur Marx neu gelesen? Ich habe ja gesehen, ihr bezieht euch da oft auf das Kapital von Marx. Also vielleicht mal ganz kurz, wir haben halt reingeschrieben, das Buch ist von Marx inspiriert. So. Und man wird da auch Sachen finden, wo andere Leute sagen würden, na, das hat der Marx aber anders erzählt oder so. Das ist uns eigentlich auch herzlich egal. Also ob wir den Marx gut wiedergegeben haben oder nicht, das ist uns eigentlich egal. Uns geht es wirklich darum zu sagen, wir haben uns angestrengt und versucht, eine Erklärung dieser Gesellschaft, der ökonomischen Prinzipien darzustellen. Und wollten uns erklären, warum für viele Leute halt das Leben mit Existenzangst, wenig Geld und viel Arbeitshetze ausfällt. Und natürlich auch damit, was stellen sich die Leute eigentlich relativ dazu vor? Weil so viele Leute müssen jetzt auch nicht alle mit Begeisterung mitmachen, aber die Leute machen mit und machen sich Gedanken darüber, warum das doch eigentlich okay ist oder sonst was. Und relativ dazu haben wir uns auch viel Mühe gegeben, mal so gängige Vorstellungen über die Sachen zum Beispiel der Lohn, wodurch begründet der sich? Ja, durch meine eigene Leistung, die ich da bringe und so weiter. Wo wir dagegen versucht haben, das zu kritisieren, auseinanderzunehmen und zu sagen, täuscht euch da nicht. Lohnarbeit besteht eigentlich im Wesentlichen darin, dass gerade man viel leisten muss, wenig kriegt. Und das macht eigentlich den ganzen Schmalz aus. Und das ist, beklagen wir halt nicht einfach als Ungerechtigkeit im Kapitalismus, sondern das ist systematisch so. So geht Profit, macht euch das klar. Wir haben an vielen Stellen auch nicht nur bürgerliche Vorstellungen, sondern auch andere linke Vorstellungen aufgenommen. Und da könnte man jetzt einige durchgehen. Also eins hatte ich schon gesagt, dass Leute halt zum Beispiel gerne den Kapitalismus kritisieren, um dann zu sagen, der Staat soll es richten. Eine Ecke. Ich mache es jetzt mal ein bisschen aufzählerisch sozusagen. Wir kritisieren nicht, dass der Kapitalismus seine Versprechen nie einhält. Also wir kritisieren nicht, der Kapitalismus verspricht Freiheit, macht er gar nicht. Nee, wir sagen schon, noch Freiheit ist hier verwirklicht und das ist gar nichts Gutes. Freiheit gehört zu der Ökonomie dazu, wie sie hier ist, und das führt zu sehr schlechten Resultaten. Vielleicht auch nochmal, en vogue ist in der Linken auch immer, der Kapitalismus funktioniert nicht. So, ist so eine weitere Ecke, so, wo wir sagen, das halten wir für eine ganz falsche Kritik, weil wir würden eher sagen, also so funktioniert der Kapitalismus, und wir haben uns halt auch deswegen ein bisschen, wir wollten eine kleine Auswahl, wir haben deswegen, das in dem Buch kommt Krise eigentlich gar nicht groß vor, könnte man sagen, was ist denn das jetzt für ein Wahnsinn, man hat die größte Krise seit 6 Jahren am Hacken weltweit, und dann macht man ein Buch raus, wo es um Kapitalismuskritik geht, und kommt die Krise nicht vor. Haben wir recht bewusst gemacht, weil wir sagen wollten, okay Leute, nehmen wir uns den Kapitalismus doch mal nach der Sonnenseite vor, da wo alles klappt. Man daran zeigen kann, dass der Kapitalismus ein bedürfnisfeindliches System ist, dann wünscht man sich in der Krise auch nicht einen funktionierenden Kapitalismus wieder her. So war ein bisschen der Gedanke. Ich weiß nicht, zu Globalisierung können wir vielleicht später nochmal kommen. Vielleicht noch eine ganze Ecke, es gibt auch eine verbreitete Kritik am Kapitalismus, die heißt, der produziert unechte Bedürfnisse, da werden die Leute manipuliert und so weiter. Auch das ist eigentlich nicht unser Ding, wo wir halt sagen, wir halten eigentlich die Unterscheidung zwischen echte und unechte Bedürfnisse für falsch, weil alle Bedürfnisse, die ich habe, sind meine, und es gibt keine Bedürfnisse, oder mir fallen keine ein an mir, wo ich nicht sagen würde, die sind irgendwie gesellschaftlich inspiriert. So, das gibt's halt nicht. Es gibt. Und würden eher sagen, unser Problem ist eigentlich nicht, dass die Leute zu viel wollen, sondern unser Problem ist, dass die meisten Leute echt viel zu bescheiden sind und sich mit echt Kackzuständen abfinden und sagen, muss halt, man kann ja nicht anders und so weiter. Vielleicht relativ zu vielen Büchern, gerade aus der marxistisch-leninistischen Ecke, würde ich sagen, erstens, die haben häufig dieses geschichtsphilosophische Ding immer drauf. Und auch davon, das Buch ist nicht sehr optimistisch, nach dem Motto, da gibt es einen Automatismus im Kapitalismus, der den zu Fall bringt. Und alles geht Richtung irgendwas. Also wir halten das für einen ganz großen Fehler in der Linken, immer diese Hoffnung auf, die Geschichte wird schon in unserem Rücken sein. Das ist eigentlich ein komplett opportunistischer Gedanke, also total anpasserisch. Muss man sich auch nicht wundern, wenn es da mal nicht klappt mit der linken Bewegung, dass dann die Leute alle sagen, naja, dann hat die Geschichte wohl doch recht und die bürgerliche Gesellschaft. Also sind wir ein bisschen naiver und sagen einfach, nee, wenn uns was nicht passt, erklären, worum es geht und dagegen angehen, und dass man Erfolg hat, dafür gibt es keine Garantie. Man kann auch scheitern. Daher entdecken wir zum Beispiel auch nicht in jeder, zum Beispiel Thema Klassenkampf, haben wir mal versucht zu unterscheiden, was ist ökonomischer Klassenkampf und so weiter. Und keine Ahnung, drücken schon jeder Gewerkschaft, die auch wirklich Lohnerhöhungen rausholen will, die Daumen, keine Frage, sagen halt nur, das ist kein Schritt in die richtige Richtung in dem Sinne der Abschaffung des Systems. So, also sind da auch ein bisschen nüchterner relativ zu bestimmten Bewegungen. Und das soll nicht heißen, hört auf, sondern soll einfach nur heißen, macht euch klar, was ihr da eigentlich macht. Und wenn ihr tatsächlich das System mal ändern wollt, dann muss man schon mal was anderes machen. So, solche Überlegungen stecken da drin. Vielleicht erstmal so weit und vielleicht noch ganz kurz zum Feld des Marx. Auch es ist inspiriert davon, aber wir versuchen gerade nicht, nochmal das Kapital nachzuerzählen. Wert, Verwertung des Wertes, Mehrwert, Umschlag, Profitrate, tendenzieller Fall der Profitrate und so weiter. Das, keine Ahnung, wir empfehlen durchaus, das Buch mal zu studieren oder die 3 Bände, das ist ganz gut. Aber wir hatten hier mehr versucht von oberflächlichen Sachen wie, lass uns das einfach mal vornehmen, die VWL sagt, mit Geld werden die Sachen gut verteilt in der Gesellschaft, was da nicht dran. Also mehr von der Empirie herzukommen und dann von dort aus zu überlegen, was sind eigentlich die Prinzipien der Gesellschaft. Das ist das Buch. Und vielleicht auch noch der wichtige Unterschied, wir unterstellen die Leser nicht als Linke. Und wir unterstellen die Leute auch nicht als KapitalismuskritikerInnen. sondern wir würden gern versuchen, ganz viel zu erklären, warum man es werden sollte. Und das halten wir auch für einen großen Mangel in vielen linken Publikationen. Also auch, dass viele linke Schriften, jetzt zum Beispiel auch rund um Blockupy oder so, da wird halt ganz viel erzählt, hier, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, und es liegt am System. Aber es ist in den Aufrufen mehr eine Behauptung. Es wird gar nicht nachgewiesen, dass es so ist. Und das versuchen wir in diesem Buch durchaus mal zu machen. Ihr habt ja in eurem Buch auch ein Kapitel, wo es so um Umwelt und, sag mal, Naturschutz im weitesten Sinne geht. Und das ist ja sehr ungewöhnlich für so ein Buch. Warum habt ihr euch denn für ein Umweltkapitel entschieden? Und warum habt ihr zum Beispiel keine feministische Kapitalismus-Kritik aufgenommen? Weil, also, das wäre ja für mich naheliegend, weil Frauen ja so eine typische Doppelbelastung haben. Das ist ja jetzt auch im Vorfeld von Blockupy im letzten Jahr mit so Care Revolution wieder sehr deutlich geworden. Also, vielleicht nur methodisch vorweg. Wir haben so einiges im Buch nicht verhandelt, was man hätte verhandeln können. Vielleicht auch näher, man hätte, also haben im Vorwort auch gesagt, warum bestimmte Sachen, Finanzmarkt hätte man auch machen können, kommt in dem Buch auch nicht drin vor, weil wir dachten, okay, lieber das produktive Kapital durch den Dreck ziehen, weil wenn man das verstanden hat, dann wünscht man sich auch keinen funktionierenden Finanzmarkt mehr. Also das mal das eine. Das zweite methodisch vorweg, ich finde es immer so ein bisschen komisch manchmal, dass Linke sich wechselseitig abklopfen, welche Themen man nicht behandelt hat. Und das ist so ein bisschen vielleicht das eine, das hat dann manchmal so den Touch von, es gibt so einen Kanon von Sachen, die sich doch gehören, dass man sie da abhandelt. Also man könnte jetzt die Frage auch erweitern, wir haben auch kein Papier da drin, wo es nochmal um Papierlose geht, Leute, die keinen Pass haben und auf der Grundlage nochmal richtig besonders dreckig rangenommen werden von lokalen Kapitalisten oder sonst was. Spanien, Landwirtschaft oder so weiter. Also man könnte das eigentlich, die Frage, was haben wir alles nicht verhandelt, endlos verlängern. Und ein bisschen, ich hätte eher gesagt, lieber weniger drauf gucken und was haben die, oh Gott, also abhaken, das haben sie auch noch gemacht, das haben sie auch noch gemacht, dann ist es ja eine gute und anständige linke Gruppe. Haben sie es nicht gemacht? Vorsichtig. So, und dieses Verfahren würden wir halt kritisieren, weil das nimmt auch nicht. Das tendiert dazu, dann auch gar nicht mehr so genau hinzugucken, selbst wenn wir was dazu geschrieben hätten. Stimmt das eigentlich? Ist das eigentlich gut erklärt oder so? Also das nur als Vorweg. Wir sind auf, jetzt mal warum Umweltkapitel oder so, wir sind eigentlich so ein bisschen von der Kapitallogik rangegangen und zu sagen, das Kapital stellt Leute ein, kauft Maschinen und so weiter ein und lässt Sachen herstellen. Verkauft sie, macht darüber einen Gewinn. Was ist die Logik dabei und was sind eigentlich die ganzen Elemente, die dabei vorkommen? Und deswegen zum Beispiel Lohnarbeit, Technik, aber auch die Grundlagen, Natur, ist in dem Buch sozusagen so abgehandelt, so kommt es vor beim Kapital und das kommt dabei raus an Scheiße. Jetzt der Ganze, würde man jetzt das Thema erweitern auf, wie ist das jetzt eigentlich mit der Privats- und Reproduktionssphäre? Ne? Hausarbeit. Erstmal nur die Ecke, weil Care ist ja nochmal ein Stück weiter, aber wenn man erstmal die Ecke, da müsste man jetzt eigentlich nochmal das ganze Thema bürgerliche Familie mit aufnehmen und dann wäre man eigentlich mehr in dem Staatsgegenstand drin. Deswegen kommt es erst, also ist uns erstmal nicht vornehmlich eingefallen, das hier drin zu verhandeln. Wir haben zwar ein Staatskapitel drin, das ist aber eher als, Leute, täuscht euch nicht, dass der Staat jetzt der Ansprechpartner wäre, weil wir haben jetzt nicht dann das Thema gewechselt und haben den Start gemacht. Und vielleicht noch an zwei Sachen, an zwei Stellen sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Aber wirklich, soll jetzt nicht die These sein, haben wir ja gemacht, sondern mehr so an ganz zwei Ecken. An zwei Ecken gibt's was in dem Kapitel zum Thema Klassen und Klassenkampf. Da sind wir an zwei Stellen ein bisschen auf das Verhältnis eingegangen. Wie ist das eigentlich mit Haupt- und Nebenwiderspruch, solchen Sachen. Das kann man da nochmal nachlesen. Wo wir sagen, wir kriegen häufig den Vorwurf, wir seien Haupt- und Nebenwiderspruchstheoretiker, wo wir nochmal gesagt haben, warum wir diese Unterscheidung eigentlich für Quatsch halten und haben versucht, das einzusortieren. Ich lasse es jetzt erstmal vielleicht so stehen. Und rund um die Care-Debatte, das wäre jetzt echt nochmal ein ganz weites Thema, aber wir diskutieren, also das kann man nochmal generell sagen, rund um Bevölkerungspolitik, rund um die Geschlechterverhältnisse und so weiter, gibt es bei uns viele Debatten. Die laufen derzeit noch viel intern. Wir arbeiten daran. Wird vielleicht in nächster Zeit auch nochmal mehr kommen. Aber deswegen, wenn ich jetzt was zur Care-Debatte sage, dann ist es mehr eine individuelle Position oder so. Oder wir haben auch einen kleinen Arbeitskreis, da haben wir die Federici mal durchgenommen, auf die sich die Care-Debatte auch benommen. Und dann würden wir schon sagen, wir halten das nicht gut erklärt, wie Reproduktion und Produktion in dieser Gesellschaft hier funktioniert. Und ja, und die These, dass der Reproduktionsbereich in der Krise sei oder so, wie das teilweise von interventionistische Linke oder ums Ganze vorgetragen wurde, mal im K-Fetisch auf einer Veranstaltung, das sehen wir auch nicht. Also, weil nur weil es den Leuten dreckig geht, die da arbeiten oder die davon betroffen sind als Patienten oder so, nur weil es denen dreckig geht und da echt was, kann man auch sagen, vergleichsweise kaputt geht, heißt es noch lange nicht, dass das in der Krise ist, weil dann unterstellt man, es geht doch glatt in dem Sozialbereich darum, den Leuten was Gutes zu tun. Und da haben wir eine andere Meinung. Da meinen wir, darum geht es dort gar nicht. Deswegen sagen wir, wenn da was schlechter läuft und Leute da Arbeitsbelastungen haben, dass es kracht, dann sagen wir nicht, da ist was in der Krise, sondern so funktioniert es. Und deswegen muss das geändert werden. Globalisierung hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen. Im Buch geht es ja nicht um Globalisierung, das habt ihr auch im Vorwort geschrieben, warum. Das kann ja da nachgelesen werden. Meine Frage wäre jetzt eher nach eurer Position zu so G7, G8-Gipfeln und welche Rolle Kapitalismuskritik da spielen kann, soll, darf, muss. Ja, also Globalisierung hatten wir rausgelassen, weil Weltmarkt wäre nochmal ein extra großes Thema und wir hatten uns überlegt, viele Leute finden Kapitalismus immer eher schlecht, wenn es so grenzenlos wird. Und wir hätten gesagt, gucken wir uns doch mal einfach an, wie ein Kapitalismus in sich funktioniert. Und wenn der scheiße ist, dann ist es auch ein bisschen Latte, wie weit er jetzt geht oder nicht. Dann findet man halt Kapitalismus schlecht. Vielleicht so mal zur Einordnung. Was ist G7 eigentlich? Jetzt das nächste Treffen. Russland haben sie ja rausgeworfen. Ich glaube, so. Auf Wikipedia steht dazu, die bedeutsamen Industrienationen treffen sich da ab und zu. Und da muss man schon sagen, das ist eigentlich schon eine falsche Charakterisierung, weil das sind nicht einfach Industrienationen, sondern man muss sagen, das sind die erfolgreichsten kapitalistischen Nationen, die sich da treffen. Also ne, die USA mit Kanada, also Nordamerika, dann hat man Japan und dann hat man halt Italien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich als die größten Volkswirtschaften in der Europäischen Union. Wenn ich das noch richtig weiß, ist sogar die Europäische Union nochmal mit einem extra Vertreter dabei. Aber okay, die treffen sich regelmäßig und das sind nicht einfach Länder, die haben eine Industrie, sondern das sind die Länder, die tatsächlich vom Weltmarkt richtig profitieren. Also die Länder, die nicht mit dem Weltmarkt zu kämpfen haben und eigentlich sich ständig daran abstrampeln, sondern eben, man kann halt sagen, die Profiteure davon sind, dass es den internationalen Handel gibt. Warum? Weil sie die überlegenen Kapitale haben, weil sie einen überlegenen Finanzsektor haben. So. Und diese Nationen treffen sich dort und haben daher auch tatsächlich ein gemeinsames Interesse. Also es sind Konkurrenten, gar keine Frage. Und sie konkurrieren auch ständig gegeneinander. Aber sie haben halt gemeinsame Interessen. Also sie haben ein Interesse daran, dass der Weltmarkt, als wo das Handel und viel stattfindet, dass das auch klappt. Weil sie davon was haben und sie davon die Profiteure sind, erstens. Zweitens ist es auch so, gerade die erfolgreichsten kapitalistischen Staaten haben ja auch den größten Handel untereinander. Also der größte Handel sozusagen findet ja unter ihnen statt. Auch das ist eine Seite, dass die Länder wissen, es ist total von Interesse, dass die anderen Staaten auch klappen. Also es ist, Konkurrenz bedeutet zwar einerseits den anderen fertig machen und gleichzeitig ist es aber so, kapitalistische Konkurrenz ist dann scheiße, wenn der andere tatsächlich, wenn alle anderen nur fertig sind, hat der Sieger auch nichts davon. Deswegen gibt es in der ganzen Konkurrenz durchaus das Ding, sind die anderen Länder eigentlich stabil und so weiter. Also die beobachten sich wechselseitig. Merkt man ja auch, ne? Also die USA mischt sich dann ein, sag mal Deutschland, was macht ihr da eigentlich in der Betreuung der Finanzkrise? Oder ihr müsst da aufpassen und so. Da kommt schon zum Ausdruck, wir hängen sehr davon ab, dass Europa auch weiter prosperiert als kapitalistischer Fleck. einerseits. Und andererseits besprechen sie gemeinsame Interessen relativ zum Rest der Welt. So, und das ist dann so ein Übergang. Zum Beispiel, es gibt ja so Kategorien wie die Ölstaaten, ja, der Nahe Osten. Oder Kategorien wie, da gibt es so eine Kategorie wie Failed State, wo viele Länder, ich sage jetzt mal in der Südsahara drunter geordnet sind. Da muss man sich nochmal klar machen, Ölstaat und Failed State, das sind Bezeichnungen, die kommen nur aus der Logik der kapitalistischen Länder raus, der erfolgreichen kapitalistischen Länder. Weil man muss sich das mal vorstellen, die USA ist derzeit der größte Ölproduzent der Welt oder Energielieferant da. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, die USA ist ein Ölstaat. Ja, Saudi-Arabien ist ein Ölstaat oder so weiter. Also da geht es richtig um den Blickwinkel, diese Länder sollen dafür funktional bleiben, dass sie Öl derzeit noch der wichtigste Rohstoff und Grundstoff aller kapitalistischen Produktion sicher und geordnet liefern. Das ist der Blickwinkel. Und das ist tatsächlich, wenn die Kategorie Ölstaat ist tatsächlich eine Funktionszuschreibung. Diese Länder sollen dafür dienen, genau das hinzukriegen. Und wenn die sagen Failed State, dann ist auch eine Kategorie, die von außen kommt. Da sagen die einfach, bei den Ländern ist es intern so zerrüttet, da hat man noch nicht mal mehr einen Ansprechpartner in der, also wenn man eine Regierung da anspricht und sagt, sorg mal dafür, dass die Flüchtlingsströme hier nicht über deine Grenze kommen, wo die den Eindruck haben, da gibt es gar keinen funktionierenden Staatsapparat mehr, der das durchsetzen kann. Da müssen wir also aufpassen und von außen gucken, wie wir das betreuen. Also, vielleicht mal ganz kurz, um das auch nochmal abzugrenzen. Ganz viele Linke behandeln den Weltmarkt als den gibt's und alle Staaten sind gezwungen, da irgendwie mit umzugehen. So, jetzt meine Analyse wäre ein bisschen anders zu sagen, nein, der Weltmarkt ist selber ein Produkt der erfolgreichen kapitalistischen Staaten. Und die setzen sich zusammen und sprechen ab, welche Themen man miteinander angehen müsste, damit das auch so bleibt. So, deswegen zum Beispiel, deswegen mal die Themen auf dem nächsten G7-Gipfel in Deutschland. Deutschland hat ja gerade die Präsidentschaft, lädt ein und das ist immer so, es gibt Themen, da ist total klar, die gehören auf der Tagesordnung. Derzeit die ganze kriegerische Auseinandersetzung und Zerfall des Nahen Ostens. Das wird Thema sein, Ukraine wird Thema sein, beziehungsweise die Feindschaft zu Russland, so außenpolitische Themen. Die sprechen sich ab. Und das ist natürlich klar, die NATO ist im Grunde dann der militärische Arm der G7, auch wenn da mehr Länder Mitglied sind, so in der NATO. Es geht um Klima- und Energiepolitik und es geht um Entwicklungshilfe. Das sind so die großen Themen da. Und vielleicht nur eins mal rausgepickt, Klima- und Energiepolitik. Ja, das spielt Deutschland sich immer auf. Ja, wir sind doch hier die Vorreiter und so weiter und so fort. Dass man auch da nochmal, also daran kann man nochmal ganz gut sehen, ja, die Klimaerwärmung betrifft irgendwie alle Staaten, machen sich gemeinsam zum Thema. Gleichzeitig ist irgendwie allen Staaten klar, das ist ja auch eine Chance. Ne? So, und jetzt in welche Richtung? Zum Beispiel, Deutschland hat darauf kalkuliert, wir machen eine Energiewende. Wir propagieren dieses mit den erneuerbaren Energien, weil damit, wenn wir das als erstes machen und das hinkriegen, das allen anderen Ländern auch aufzudrücken, haben wir damit einen Weltmarktexportschlager geboren. Also da ist sofort wieder das ökonomische Interesse. Wie kann man aus einer Not der kapitalistischen Staaten oder aus einer vielleicht Not was rausboxen, dass man das sozusagen allen anderen Ländern aufdrücken kann. Haben sie natürlich Pech, wenn sie in den USA sagen, naja, Energieautonomie, dann machen wir Fracking und dann geht das ab die Post und wir werden zum größten Ölproduzenten mal wieder. So, das ärgert Deutschland maßlos und versucht mit solchen Sachen, das auf die Agenda zu bringen, dass sich die anderen Staaten daran orientieren. Also deswegen, vielleicht sollte man sich das alles nochmal genau überlegen, auch mit Atomausstieg und so weiter. Das sind nicht einfach nette, freundliche Sachen. Ach, jetzt haben sie begriffen, dass Atompolitik doch glatt ein bisschen gefährlich ist. Das wissen die schon lange und das ist denen auch klar. So, sondern dass man das auch nochmal darunter bringt, Energie ist der wichtige Grundstoff für jede kapitalistische Produktion. Und dann ist der Witz, kann man da nicht andere Staaten darauf verpflichten, einen bestimmten Weg einzugehen, wovon die eigene nationale Industrie wieder was hat, um daraus wieder einen Kassenschlager zu machen. Und auf der Front drangsalieren sie sich dann auf dem G7. Und übrigens an der Front, weil das auch alle voneinander wissen, dass sie wechselseitig sich was aufdrücken wollen. Also die USA sagt ja auch, bitte Europa, macht euch mal von Russland unabhängig. Wir haben hier Schiffe mit gefracktem Gas und so weiter. Wir können euch was liefern, kostet halt was. Dass da lauter Konkurrenzmanöver dann noch stattfinden untereinander, gut, muss man sich auch nicht wundern, dass das mit dem Klima weiter in die Hose geht. Dass da nichts bei rumkommt. Entwicklungspolitik, kann man ja auch nochmal sagen, Entwicklungspolitik gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Man kann halt sagen, so recht entwickelt sich für viele Länder nichts. Und das ist auch kein Wunder, weil die nächste Überlegung, man muss sich nochmal klar machen, inwiefern sind eigentlich diese ganzen kaputten Staaten, Rohstoffländer und so weiter, inwiefern sind das eigentlich Länder, die mehr versuchen, sich am Weltmarkt zu beteiligen, weil sie eigentlich keine Alternative haben oder dazu gezwungen werden, keine Alternative zu haben. Und insofern das Elend in der Welt, wenn da Leute verrecken und Hunger haben und so weiter, nochmal klar machen, was hat das eigentlich eben mit dem Weltmarkt zu tun? Und inwiefern hat das was damit zu tun, dass eben genau die erfolgreichen kapitalistischen Länder den Weltmarkt für sich so einrichten, dass er ihnen was bringt und massenhaft andere Nationen bei dem Bemühen, den Weltmarkt für sich zu nutzen, scheitern oder gehen, kaputt gehen und dann halt sowas rauskommt wie Failed State. Lass es jetzt mal dabei, kannst gerne noch weitere Fragen stellen oder so, aber vielleicht nochmal das ist nochmal so ein kleiner Unterschied, betrachtet man den Weltmarkt eigentlich als etwas, was sich so naturwüchsig aus dem Kapitalismus ergibt und dann gibt es da Staaten, die dann gezwungen sind, darauf zu reagieren, oder mal die andere These, ist der Weltmarkt nicht ein Produkt der Staaten? Und zwar der erfolgreichen Staaten, weil das muss man sich nochmal klar haben, Rechtssicherheit und so weiter, tauschen über Grenzen hinweg, ist nie einfach ein Verhältnis eines deutschen Unternehmens mit einem französischen Unternehmen oder ein französisches Unternehmen mit einer Kommune in Nigeria oder so, ob man da jetzt Öl abbauen kann, sondern es läuft immer über dem Verhältnis zweier Staaten, Deutschland, Frankreich, Deutschland, Staatsführung in Nigeria. Und die müssen das aushandeln, ob und wie wechselseitig Benutzbarkeit hergestellt wird. Und da ist man natürlich immer im Vorteil, wenn man Abhängigkeiten stiften kann. Und dann kommt es halt auf die Hierarchie der Abhängigkeit an, wer da wem was im eigenen Interesse aufdrücken kann. Das wäre es eigentlich schon mit meinen Fragen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wo man euer Buch kriegen kann. Also, das Buch gibt es auf unserer Webpage. Das ist www.gegner.in. Dort gibt es einen Button, da kann man hingehen. Man kann es dort umsonst runterladen als E-Book oder PDF. Man kann es dort so gegen ca. 2,50 bestellen. Beziehungsweise kommt noch ein bisschen Versand dazu, 1 Euro. Man kann das auch in Berlin zum Beispiel, im K-Fetisch gibt es das, Schwarze Risse gibt es das. Ich meine auch bei OM21, bin ich mir jetzt gerade unsicher, aber kann man auch auf der Webpage nachgucken. Man kann es sozusagen auch im Buchhandel käuflich erwerben. Gibt es auch in Hamburg, Buchhandlung Hannover, so kann man da nochmal drauf gucken, ob es das vielleicht nicht einfach so einfach gibt. Und ansonsten ja, kann man das auch, wenn wir Veranstaltungen machen, vielleicht nochmal kurz, hier in Berlin machen wir zum Beispiel immer den ersten Dienstag im Monat in der Erreichbar zu verschiedensten Themen, 19 Uhr in der Erreichbar in Kreuzberg, in der Reichenberger. Auch die Veranstaltungen sind auf unserer Webpage, kann man mal nachgucken. Nächstes Thema ist Sozialstaat und in der Tristessa machen wir ab und zu Veranstaltungen, alle 2 Monate den 3. Montag. Da ist jetzt auch im April, wird Thema sein Liebe, Beziehung und was sich Leute da so antun unter den Bedingungen dieser Gesellschaft. Und auch dort kann man das dann halt vor Ort einfach kaufen. Noch eine letzte Frage, und zwar, ob ihr vorhabt, noch ein Buch zu schreiben zu Themen, die ihr jetzt nicht in dem Buch abgehandelt habt, sondern andere, die euch vielleicht interessieren. Also unmittelbar erstmal nicht, haben wir das als Projekt, weil wir haben recht viele Broschüren, die kann man halt auch nochmal haben. Das sind dann halt eher so mal 30 Seiten, 40 Seiten zu verschiedensten Themen, auch zur Staatsverschuldungskrise, Gentrification und so weiter und so fort. weil so ein Buch ist auch ein ganz schöner Aufriss. Da haben wir so 4-5 Jahre dran rumgerödelt. Und erst unmittelbar ist kein neues Projekt geplant. Na dann, vielen Dank für das Interview und viel Spaß bei eurer Arbeit.